Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 9. Februar 1789. Mit meiner Autorschaft könnte es eigentlich besser gehen. Ich hatte einige Ideen zu einer Abhandlung für Wieland, weil ich nicht mit einer Übersetzung bei ihm auftreten wollte. Dies hat mich von Gibbon abgehalten. Jetzt mahnt mich Reiter um das Original, der es mir geborgt hat, und ich muss die Abhandlung liegen lassen. Dabei bringe ich immer viel Zeit noch bei Graf Gessler zu, der zwar außer Gefahr, aber doch nicht ganz wiederhergestellt ist. Dass das Feilen und Ordnen eines solchen Gedichts keine angenehme Arbeit ist, kann ich wohl denken, aber lass dich immer die Mühe nicht verdrießen. Das lyrische Fach ist es gerade meines Erachtens, worin du einzig bist. Wenigstens kenne ich keinen unter den jetzt lebenden Dichtern, der es mit dir aufnehmen könnte, wenn du deine ganze Kraft aufbietest. Im Dramatischen hingegen hast du an Goethe einen gefährlichen Nebenbuhler. Im Lyrischen aber kann er sich weder im Schwung und Reichtum der Ideen noch in der Versifikation mit dir messen. Bürger hat viel Versifikation und Sprache und in seinen guten Arbeiten eine gewisse Klassizität, aber seine Ideen sind selten von Gehalt. Herder hat mehr Originalität und Geist im Stoff, aber sein Versbau ist zu nachlässig. Stolberg ist arm an Ideen und täuscht größtenteils bloß durch einen Schwall von dichterischen Phrasen. Du hast die griechischen Tragiker zu studieren angefangen. Ich möchte dir zu einem ähnlichen Beruf den Horaz empfehlen. Zufälligerweise nehm ich ihn neulich beim Frisieren in die Hand und finde mehr, als ich erwartete, in seinen Oden. Es atmet ein edler Geist darin, voll Enthusiasmus für Größe und Schönheit, verbunden mit einer jovialischen Stimmung und einer bezaubernden Eleganz. In seinem Charakter ist ein interessantes Gemisch von Stärke und Feinheit, Begeisterung für seine Kunst und Abscheu vor aller geschmacklosen Feierlichkeit und leerem Bombast, Schätzung verdienstvoller Tätigkeit jeder Art bei einem veredelten Hange zu einer schwelgerischen Ruhe. Diese Züge aus seinen Werken herauszufinden, macht mir vielen Genuss. Besonders freut es mich oft, die Einheit in seinen Oden zu bemerken, die aus der Einheit der Stimmung eines solchen Kopfes entstanden ist. Denkt man sich in diese hinein, so wird es sehr anschaulich, wie eine Idee die andere erwecken konnte, und aus dem scheinbaren Chaos bildet sich ein treffliches Ganzes. Die historische Muse wird wohl noch manche kleine Rückfälle zu ihrer dramatischen Schwester bei dir auszuhalten haben. Ich sollte nicht glauben, dass beide Arten von Tätigkeit so ganz unvereinbar wären. Wenigstens werden die Stunden, die du deinen Amtsgeschäften abstiehlst, vielleicht nicht die unfruchtbarsten für deine dichterischen Arbeiten sein. Die Schriften von Moritz habe ich noch nicht bekommen können, aber hier und da danach aufgestellt. Hast du sie selbst, so schicke sie mir auf einige Tage. Goethes Charakter, wie du ihn beschreibst, hat allerdings viel Drückendes. Man muss seinen ganzen Stolz aufbieten, um sich vor einem solchen Menschen nicht gedemütigt zu fühlen. Doch wäre es schade, wenn dies dir seinen Umgang verleiden sollte. Du kannst keck mit dem Gefühle Ancio San Pittore vor ihm auftreten, wenn er auch gleich durch Alter und Erfahrung in der Herrschaft über sich selbst eine gewisse Überlegenheit besitzt. Eine solche heroische Existenz ist die natürliche Folge, wenn ein großer Mensch eine Zeit lang fast alle Arten von Genüssen außer sich erschöpft hat und ihm nichts weiter übrig bleibt als der Genuss seines eigenen Wertes und seiner Tätigkeit. Menschen von solchem Gehalt wirst du nicht häufig finden, und dich mit ihm reiben zu können, ist doch gewiss ein beträchtlicher Vorteil. Es gibt Momente, wo man zu solchen Herausforderungen nicht gestimmt ist, aber in deinen besseren Stunden wird dich doch eine Spannung dieser Art mehr befriedigen als das behagliche Gefühl einer bequemen Überlegenheit unter beschränkteren Köpfen. Graf Geßler ist außer Gefahr und wird künftigen Sommer einen Weinberg in unserer Nähe beziehen. Wahrscheinlicherweise gehen wir auch ins Karlsbad. Übrigens sind wir alle wohl, und die Zeit vergeht diesen Winter besonders durch musikalische Zerstreuungen. Die Redouten werden wir schwerlich mehr als sonst besuchen, wenn uns nicht ein Leipziger Besuch dazu veranlasst. Kunzen erwarten wir täglich. Lebe wohl. M. und D. grüßen. Körner. Was macht denn Frau von Kalb? Ist sie noch in Weimar?